Gib mir ein schlaues Buch, ich mach die Augen zu, Schönheitsschlaf. Zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen zu, Schönheitsschlaf. DJ Diggle. Guten Morgen. Der feine Herr Gator. Ich bin ein Phänomen, ich bin 10 von 10, geometrisch perfekt wie ein Lego-Face. Ich hab den YouTuber-Look wie im Buche gedruckt. Jeden Tag fress ich ein neues Beauty-Produkt. Ich schütze mich, denn ich lese nie die Preisschilder. Sie dulden keine negativen Vibes-Bilder und sie dulden keine Gesichtsfalten. Michael Jackson-Style, ich muss Schritt halten, also trage ich noch mehr Schichten auf. Wer will schon eine ehrliche Haut? Mein Lieblingsrohstoff, Botox. Ich hole alle Preise, sie nennen mich Hohlkopf. Ey yo, Spieglein, Spieglein im Handy, sag mir, bin ich der King? Der Spiegel zögert, verliert. Dann beginnt er zu singen. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Weder lesen, noch schreiben, noch was anderes. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du kannst nicht mal was dafür, dafür kannst du nichts. Im Frühling denkt das Röslein, wer nicht leiden will, muss schön sein. Verstehe ich nicht. Dabei gebe ich mir noch Mühe, jede Luxusmodemesse gibt mir Komplimente, schöne Benutzeroberfläche und sie machen mir ein Angebot, das Freude weckt. 99% reduziert auf mein Äußeres. Ich muss in die Sachen passen, habe ich Hunger, gibt es Kochwäsche. Manche tragen nur dieselben Schrottfetzen, ich trage jeden Tag was anderes. Stoffwechsel. Frag nicht, wie alt die sind, die meine Kleider nähen, auf einer Skala von 1 bis 10. Tja, denn Kleider machen Leute, doch die Leute, die die Kleider machen, leisten sich bis heute leider weniger Designerjacken. Ich schweife ab, Spiegel im Handy, bin ich der King? Der Spiegel zögert verlegen, dann beginnt er zu singen. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Weder lesen, noch schreiben, noch was anderes. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du kannst nicht mal was dafür, dafür kannst du nichts. Im Frühling denkt das Röslein, wer nicht leiden will, muss schön sein. Ich hab mich wohl verhört. Wie bitte? Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Weder lesen, noch schreiben, noch was anderes. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du kannst nicht mal was dafür, dafür kannst du nichts. Im Frühling denkt das Röslein, wer nicht leiden will, muss schön sein. Gib mir ein schlaues Buch, ich mach die Augen zu, Schönheitsschlaf. Zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen zu, Schönheitsschlaf. Gib mir ein schlaues Buch. Ich mach die Augen zu, Schönheitsschlaf. Zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen zu, Schönheitsschlaf.